auf einen C. F-G-H-I-J, Frau Elefant im Trott. Schreib mal das R ein bisschen eckiger. Deine R's sehen ja aus wie Crockett-Tore. Victor Van Allen machte es großen Spaß, seiner Tochter Trixie bei den Hausaufgaben zu helfen. Seit jeher hatte er das Wesen von Elternschaft und Familienleben darin gesehen, dass die ältere Generation das Menschheitswissen an den Nachwuchs weitergab. Spielen wir Crockett? Wenn du mit dem R fertig bist. Dennoch rückte das Nachhilfegeben bestimmte unangenehme Fakten in den Brennpunkt, brachten ihm noch deutlicher zum Bewusstsein, dass er zwei Leben führte. Weißt du, Melinda begeistert sich doch ständig für irgendwelche Leute. Und dann noch ein Pianist. Ich kann das verstehen. Ich habe schon immer gesagt, alles, was Melinda braucht, ist ein bisschen mehr Entschiedenheit von deiner Seite weg. Das fordert sie schon seit Jahren. Die Freundschaft mit den Mellers und Cowans gab es nur deshalb, weil sie die Wahrheit über ihn nicht kannten. Das bereitete ihm mehr Schuldgefühle, als er sie wegen der Ermordung von Charlie Delisle im Pool empfunden hatte. Sofern niemand Beweise dafür vorlegen kann, dass dieser Tod nicht auf einen Unfall zurückzuführen ist, erkläre ich die Untersuchung für abgeschlossen. Du hast ihn umgebracht! Wohin entwickelte sich die Beziehung zu seiner Frau Melinda? Ja, ich glaube, er war es. Und wohin sollte sie sich, wenn es nach ihm ging, entwickeln? Er hatte einfach das Gefühl, er könnte für den Rest seines Lebens in körperlicher Hinsicht ohne sie oder sonst eine Frau auskommen. Das Ganze ist ein Scherz. Dunkel erinnerte er sich an einen Knoten von Verdrängung und Ressentiment in ihm selbst. Und es war, als hätte die Ermordung von Delisle diesen Knoten gelöst. Er war mittlerweile entspannter und, wenn er ganz ehrlich war, auch glücklicher. Du glaubst, es passiert nichts? Da irrst du dich aber gewaltig. Tiefe Wasser von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. Zweiter Teil. Vic, ich möchte dir Mr. Carpenter vorstellen. Mr. Carpenter, mein Mann. Guten Tag. Guten Tag, Mr. Van Allen. Ihre Frau hat mir gerade ein bisschen die Stadt gezeigt. Ich suche eine Wohnung. Mr. Carpenter ist Psychotherapeut. Er wird ein paar Monate lang am Kennington Hospital arbeiten. Ich habe mitbekommen, wie er sich im Drugstore erkundigt hat. Und da dachte ich, ich mache mit ihm eine Rundfahrt durch die Stadt. Sonntags hat ja hier kein seriöses Maklerbüro geöffnet. Diese Erklärung erregte sofort Vicks Argwohn. Für Melinda war sie etwas zu ausführlich. Naja, es ist eine gute Jahreszeit zum Suchen. Die Sommergäste räumen ihre Häuser. Da lässt sich bestimmt was finden. Ach, es wird Ihnen hier gefallen, wenn Sie sich erst eingelebt haben. Ich denke auch. Als Liebhaber war Mr. Carpenter nicht Melindas Typ. In diesem Punkt war sich Vic ganz sicher. Wie wäre es mit Charlies Haus? Das müsste doch jetzt frei sein. Was meinst du, Melinda? Doch, ja. Wir könnten ja mal nachfragen. Meine Frau hat eine besondere Begabung dafür, Leuten das Einleben zu erleichtern. Sie kennt den Wohnungsmarkt und die Gegend wirklich sehr gut. Lassen Sie sich von ihr helfen. Ja. Dann vielen Dank, Mr. Van Allen. Gern geschehen. Ich muss jetzt wieder zu meinem Wagen zurück. Mr. Carpenters Blick ruhte auf ihm und verriet auch für einen Psychotherapeuten ein wenig zu viel Interesse. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Kennington ist eine großartige Klinik. Wir sind sehr stolz darauf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Carpenter. Es würde viel mehr Spaß machen, wenn er Melinda nicht wissen ließe, dass er einen Verdacht hatte, fand Vic. Kennington Hospital, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Frage. Ist ein Mr. Carpenter bei Ihnen beschäftigt? Mr. Carpenter? Ja, der ist bei uns beschäftigt. Aber er ist nicht immer im Institut. Geht es um ein Haus? Ganz genau. Dann versuche ich es später noch einmal. Vielen Dank. Falls Mr. Carpenter Detektiv war, ging er sehr umsichtig zu Werke. Andererseits bestand auch die Möglichkeit, dass Vic sich irrte, dass Mr. Carpenter tatsächlich nur Psychotherapeut war und sonst nichts. Auch nach einer Woche war sich Vic noch nicht ganz sicher. Dabei hatte er Carpenter 2-3 Mal gesehen. Einmal war er zum Cocktail bei ihnen gewesen und einmal hatte Melinda ihn gebeten, bei den Mellers vorbeizuschauen, die eine Cocktailparty für ein paar Gäste gaben. Hier lernte er die Cowans und die McPhersons kennen. Ja, wann haben Sie eigentlich mit dem Studium angefangen? Angefangen? Erst mit 23. Ich habe einige Zeit verloren, weil ich nach Korea musste. Und wann haben Sie aufgehört? Aufgehört? Was meinen Sie damit? Aufgehört. Ich meine, mit den Seminaren aufgehört, um mit der Doktorarbeit zu beginnen. Ach so. Anfang des Sommers, könnte man sagen. Ich habe ein paar Sommerkurse belegt. In der Psychiatrie kann man unbegrenzt Kurse belegen. Und Schizophrenie interessiert Sie ja am meisten? Naja, ich denke schon. Sie ist das häufigste Leiden. In diesem Moment kam Vic in den Sinn, dass Carpenter der einzige Mensch war, der sie je zu Hause besucht hatte und nicht auf irgendeine Weise Verwunderung darüber bekundet hatte, dass er, Vic, in einem anderen Flügel des Hauses wohnte. Da war Carpenter ein Schnitzer unterlaufen. Sagen Sie, weil Melinda gerade in der Küche ist, finden Sie eigentlich, dass meine Frau schizophrene Züge hat? Nein, das finde ich nicht. Sie etwa? Ich bin nicht der Fachmann auf dem Gebiet. Sie hat viel Charme. Eine Art undisziplinierten Charme. Sie meinen den Charme des Undisziplinierten? Sie hat mehr Charme, als sie weiß. Das ist eine ganze Menge. Nach etwa 10 Tagen begannen Harold Carpenters Besuche häufiger zu werden. Er hatte schließlich Charlies Haus übernommen, was Vic im Grunde nicht überraschte, weil das Haus ein gutes Gesprächsthema abgab. Ja? Harold konnte alle möglichen Fragen über Charlie stellen, und zwar nicht nur Vic, sondern auch dessen sämtlichen Freunden. Vic, was führt da im Schilde? Erzähl mir nicht, du hättest dir doch keine Gedanken gemacht. Interessiert er sich für Melinda? Ich glaube nicht, Harris. Er ist nicht an der Columbia University gewesen. Der kennt dort keinen Menschen. Gerade mal den Namen des Dekans. Aber von den anderen Professoren hat er keine Ahnung. Das hätte ich nicht gedacht. Irgendetwas bezweckt er mit dieser Universitätsgeschichte, so viel steht fest. Er hat so eine gewiefte Art, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe wirklich keine Ahnung, Harris. Und dann wohnt er noch in Delils Haus. Hat das nicht Melinda gedeichselt? Ja, sie hat ihm das Haus empfohlen. Es wäre interessant zu erfahren, ob er Don Wilson kennt. Don Wilson? Wieso? Weil ich mir das gut vorstellen kann. Der könnte ein Freund von Don sein. Was meinst du damit? Dass Wilson ihn als eine Art Spion angeheuert hat? Genau. Vic erschrak. Soweit durchschaute Horace die Dinge bereits. Fehlte nur noch, dass er Melinda für den Detektiv verantwortlich machte. Horace, du hast eine ebenso blühende Fantasie wie Wilson. Na schön, na schön. Vielleicht liege ich auch völlig daneben. Ein bisschen was von Psychologie versteht er ja. Nach dem Gespräch hatte Vic das Gefühl, genau das Richtige gesagt zu haben. Falls sich herausstellte, dass Carpenter Detektiv war, konnte er behaupten, er habe es die ganze Zeit gewusst. Aber nichts unternommen, weil er Melinda, die den Detektiv auf ihn angesetzt hatte, nicht habe kompromittieren wollen. Falls Carpenter kein Detektiv war, dann hatte er sich nicht durch falsche Verdächtigungen blamiert. Der September war, was gesellschaftliche Ereignisse anging, ein ruhiger Monat. Die Leute waren damit beschäftigt, Kellerböden zu reparieren, Abflussrohre zu reinigen und in Erwartung des Winters ihre Heizung warten zu lassen. Vic wurde von den McPhersons nach Wesley gerufen, um sein Urteil über einen Ölofen abzugeben, den sie kaufen wollten. Mrs. Podnansky hatte ein totes Eichhörnchen in ihrem Brunnen, das Vic mit einem seiner alten Schmetterlingskescher herausfischte. 2 Mal war ihm in der Stadt Don Wilson über den Weg gelaufen. Beide Male bedachte ihn Wilson mit einem verstohlenen Lächeln, einem kaum merklichen Nicken und einem Blick, den man vielleicht als eingehend bezeichnen könnte. Als am 4. Oktober die Kontoauszüge des letzten Monats kamen, stellte Vic fest, dass Melinda erneut einen Betrag abgehoben hatte, für den er keine Erklärung fand. Diesmal waren es $200. Merkwürdig, sich vorzustellen, dass sie in Carpenters Tasche gewandert waren. Für Vic war Carpenter der schlechteste Schauspieler der Welt. Was glaubte der eigentlich, wer darauf hereinfiel? Der Gedanke, dass er das alles womöglich auch noch bezahlte, war gelinde ausgedrückt lästig. Vic beherrschte sich, bis er eines Tages Don Wilson über die Straße gehen sah. Hallo, Mr. Wilson. Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Was denn? Ich glaube, Sie kennen Mr. Harold Carpenter. Kann sein, dass ich ihm schon irgendwo begegnet bin. Das glaube ich Ihnen gerne. Haben Sie ihn engagiert? Was meinen Sie damit? Sie wissen ganz genau, was ich damit meine. Sind Sie nach New York gefahren und haben ihn ausgesucht? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie wissen, wovon ich rede. Er ist Detektiv, nicht wahr? Nicht wahr, Wilson? Kann sein. Ich kenne den Mann nicht sehr gut. Wer hat ihn ausgesucht? Sie? Ich glaube, Sie kennen meine Meinung über Sie. Was sind Sie für ein tapferer Mann, Wilson? Warum haben Sie nicht den Mut, mir zu sagen, wo Sie Carpenter aufgetrieben haben? Kein Mut, Wilson? Doch. Er ist vom Confidential Detective Service in Manhattan. Confidential? Confidential, vertraulich. Das ist gut. Wiedersehen, Mr. Van Nell. Haben Sie ihn ausgesucht, Wilson? Du kannst sicher sein, dass ich diese Detektivgeschichte weder Horace noch Phil noch sonst wem erzähle. Wenn also Wilson seinen Mund halten kann, braucht niemand etwas davon zu erfahren. Oder weiß sonst noch jemand davon? Nein. Ich dachte, es geht dir vielleicht besser, wenn ich dir das sage. Danke. Übrigens habe ich heute einen Brief von Brian Ryder bekommen. Ich werde seine Gedichte demnächst veröffentlichen. Er will uns im November besuchen. Ich habe ihm gesagt, er könne bei uns übernachten. Er ist ein sehr kultivierter Mann, obwohl er erst 24 Jahre alt ist. Du hast nicht noch Lust, mir einen Drink zu machen? Melinda, ich möchte dich mal was fragen. Was denn? Möchtest du dich von mir scheiden lassen, wenn ich dir ein sehr gutes Einkommen zusichere, von dem du leben kannst? Nein. Aber wohin soll das alles führen? Du hasst mich. Du behandelst mich wie einen Feind. Du hetzt mir einen Detektiv auf den Hals. Weil du Charlie umgebracht hast. Das weißt du so sicher, wie du da sitzt. Schatz, ich war es nicht. Komm endlich zur Besinnung. Jeder weiß, dass du es warst. Wer denn? Don Wilson weiß es. Harold Carpenter glaubt es. Und warum beweisen sie es nicht? Sie werden es noch beweisen. Oder ich tue es. Oh. Ich möchte wissen, wie. Warum lässt du dich nicht von mir scheiden? Es käme mir vor, als ob ich mich von meiner Verantwortung drücke, wenn ich das täte. Außerdem gehört es sich nicht für einen Mann, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Aber worauf ich hinaus wollte, diese Streiterei... Das wird dir noch öfter passieren. Genau davon rede ich. Das können wir uns doch sparen. Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Du erhältst alles von mir, außer Trixie. Überleg mal, was das heißt. Du könntest machen, was du wolltest. Keine Verpflichtungen mütterlicher oder ehelicher Art. Überleg einmal, wie du dich amüsieren könntest. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich will dich vernichten. Ich werde dich zerschmettern. Im November gingen Vic und Melinda wieder einmal auf einen Ball im Club, den Laubball, mit dem in Wesley der Herbst gefeiert wurde. Vic hatte zunächst nicht gehen wollen, aber als die Einladung des Clubs gekommen war, hatte diese Haltung kaum länger als 15 Sekunden Bestand. Haben Sie eine Diät gemacht? Man ging dorthin. Darüber wüsste ich gerne mehr. Und Vic versuchte, sich den örtlichen Gepflogenheiten anzupassen. Nur Hamburger und Grapefruit essen. sonst nicht. Das muss ich mir merken. Alle waren ihm gegenüber herzlich und Vic hatte das Gefühl, dass er eigentlich doch fast genauso fröhlich gestimmt war wie im Juli. Er forderte Mary Mellor nicht nur einmal, sondern zweimal zum Tanzen auf. Dann tanzte er mit Evelyn. Melinda forderte er nicht auf, weil er keine Lust hatte, mit ihr zu tanzen. Was wirst du denn als nächstes herausgeben, Vic? Ach, ich lese gerade ein sehr spannendes italienisches Tagebuch einer alten Frau, die mit 26 Jahren aus Sizilien in die USA eingewandert ist. Ist das nicht eine ganz andere Richtung für dich? In diesem Moment fiel Vics Blick auf Melinda, die mit einem Mann tanzte, den Vic noch nie gesehen hatte. Ja, aber es wird ja auch mal Zeit. Wie schaffst du das überhaupt, sowas zu lesen? Kannst du denn so gut Italienisch? Als er zu Melinda hinübersah, was? Fing Vic den Blick des fremden Mannes auf, der ihn in eben diesem Moment anstarrte. Nein. Aber mit einem Wörterbuch geht's ganz gut. Tja, unser Vic. Ein vielseitig begabter Mann. Horace begann nun, von dem Gehirn eines Epileptikers zu sprechen, das nach einer Lobotomie merkwürdige Unregelmäßigkeiten der Läsionen aufwies. Gehirnkrankheiten, Gehirnverletzungen und Gehirnchirurgie waren seit jeher ihre Lieblingsthemen. Sie unterhielten sich gerade über die Auffälligkeiten dieses Falles von frontaler Lobotomie, als Melinda mit ihrem Tanzpartner auf sie zukam. Ich möchte dir Mr. Anthony Cameron vorstellen. Mr. Cameron, mein Mann. Guten Tag, ich unterhalte mich gerade mit Mr. Mellor. Guten Tag, Mr. Mellor. Guten Tag. Mr. Cameron ist Bauunternehmer. Er sieht sich hier nach Grundstücken um. Ich dachte, du unterhältst dich vielleicht gern mit ihm. Mr. Cameron hatte starre, fahlblaue Augen, die im Verhältnis zu seiner massigen Gestalt klein wirkten. Er war nicht sehr groß und sein Kopf wirkte eckig und wuchtig, als bestünde er aus etwas anderem als Fleisch und Knochen. Horace erzählte ihm von einem höher gelegenen Gelände zwischen dem Nordteil von Little Wesley und der Ausbuchtung des Stadtzentrums. Auf diesem Gelände befindet sich ein Hügel, von dem man eine fantastische Aussicht auf den Bear Lake hat. Ja, das habe ich schon gesehen, aber die Gegend ist mir hier nicht hoch genug. Tja, dann müssen Sie wohl eher eine Fahrt ins Gebirge machen. Dann kamen sie auf die Angelmöglichkeiten in der Region zu sprechen. Die Bachfischerei ist hier sehr verbreitet. Nun, ich bin ein großer Angler, verstehen Sie? Ich komme jedes Mal mit einem vollen Korb nach Hause. Kann ich Ihnen einen Drink anbieten? Nein, danke. Möchten Sie noch einmal tanzen, Melinda? Mit dem größten Vergnügen. Ich wusste es. Am nächsten Nachmittag, als Vic gerade seine Schneckenterrarien reinigte, kam Mr. Cameron in Hemdsärmeln anmarschiert. Hallo, ist jemand zu Hause? Vic zuckte leicht zusammen, da er keinen Wagen hatte kommen hören. Ja, ich... Hallo, Mr. Cameron. Hallo. Meine Frau schläft noch, glaube ich. Ich bin gerade an Ihrer Straße vorbeigekommen und Ihre Frau hat gesagt, ich soll mal reinschauen, wenn ich in der Gegend bin. Und hier bin ich. Was haben Sie denn da? Das sind Schnecken. Bitte, bitte, bitte seien Sie so nett und nehmen das Gitter nicht ab. Sie kriechen sehr leicht heraus. Ja, na klar. Die sehen gut aus. Als könnte man sie essen. Also, ich kenne da eine Soße mit Knoblauch und Butter, die einfach unschlagbar ist. Einen Moment. Ich sehe mal nach, ob meine Frau schon auf ist. Ja, und ich nehme ein Bier, wenn Sie eins da haben. Widerwillig ging Vic von der Garage ins Haus, um seine Frau zu wecken. Melinda? Melinda, du hast Herrenbesuch. Was? Wer? Mr. Cameron, oder wie er heißt. Warum bittest du ihn nicht herein? Weil ich ihn nicht hereinbitten will. Melinda, ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Hallo, Tony. Wie nett von Ihnen, vorbeizukommen. Ich bin gleich soweit. Möchten Sie im Wohnzimmer warten? Mr. Cameron trank 9 Dosen Bier. Er blieb zum Brunch gegen 4 und dann zum Abendessen um 9. Wobei Vic die Mahlzeiten praktisch im Alleingang zubereitete. Zwischendurch saß Mr. Cameron mit Melinda auf dem Sofa und spielte ihr auf seiner Klarinette vor. Ich finde, Sie spielen wundervoll. Und bedenken Sie, ich habe in meinem ganzen Leben nur 3 Unterrichtsstunden gehabt. Oh, ja. Unglaublich. Und passen Sie auf, ich kann noch mehr. Vic hatte keine Lust, sich zu unterhalten, was bei einem Dauerredner wie Cameron auch unmöglich war. Fortwährend brachen Stimmsalven im oberen Dezibelbereich, Gelächter oder Klarinettengedudel aus ihm hervor. Er war eine permanente Lärmquelle. Also, mir reicht es für heute. Gute Nacht, Mr. Cameron. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich habe noch zu tun. Ja, aber klar, das verstehe ich. Übrigens, das Essen war ausgezeichnet. Es hat mir sehr gut geschmeckt. Das freut mich. Mit einem Mal fand Melinda Geschmack an Fragen des Bauwesens. Sie begann ihre Tage mit Mr. Cameron zu verbringen, fuhr ihn überall hin, besuchte mit ihm gemeinsam Freunde und bat sie, ihm Tipps zu geben. Abends beim Essen war sie sehr gesprächig und redete über Bodenanstieg, Grundwasser und Entwässerung eines Grundstücks, das Mr. Cameron für einen Kunden ausgesucht hatte. Tony versucht gerade, guten weißen Stein aufzutreiben. Den braucht er für den Neubau. Sag ihm, er soll es in der Gegend von Vermont probieren. Hey, das ist eine Idee. Dort gibt es wunderschönen Stein. Wir sind morgen bei den Mellers zum Grillen eingeladen. Hast du Lust hinzugehen? Klar, sehr gern. Okay, dann sage ich Harris Bescheid. Ich kann ja wohl Tony mitbringen, wenn ich will, oder? Plötzlich wurde Vic klar, dass Melinda fast jeden Nachmittag mit Cameron verbrachte. Nein, ich glaube nicht, dass du Tony mitbringen kannst. Und auch heute schon den halben Vormittag. Wieso nicht? Weil ich nicht glaube, dass er den Mellers liegt. So ein Quatsch. Seit wann entscheidest du, wer den Mellers liegt? In diesem Fall weiß ich es zufällig. Ich frag sie selbst. Oh nein, das wirst du schön bleiben lassen. Die Mellers mögen ihn nicht und damit basta. Sie haben uns beide eingeladen. Ich nehme ihn mit, ob es dir passt oder nicht. Das glaube ich nicht, Melinda. Wie willst du mich daran hindern? Na schön. Lassen wir das jetzt. Vic ging am nächsten Tag nicht zum Grillfest der Mellers. Er hatte es Melinda überlassen, die Einladung anzunehmen. In letzter Minute entschied er sich, allein zu Hause zu bleiben. Aber er wusste, dass ihm deswegen ein unangenehmes oder peinliches Gespräch mit Horace bevorstand. Vic rief sich ins Gedächtnis, dass Cameron wahrscheinlich gar nichts mit Melinda hatte, im körperlichen Sinne. Davon war er überzeugt. Aber es half nicht. Was war denn gestern mit dir los? Wir haben dich vermisst, Vic. Ich wollte über einiges nachdenken. Du weißt ja. Ich dachte, Cameron könnte meinen Anteil vom Gegrillten gut vertragen. Na, das hat er auch. Soll ich dir mal was sagen? Melinda hat sich gestern Abend einen ziemlichen Schwips angetrunken und so einiges gesagt. Zum Beispiel, dass sie findet, Cameron sei ein Geschenk des Himmels und so weiter und so weiter. Nur weiter, Harris. Nun ja, ich hatte den Eindruck, Cameron denkt daran, mit Melinda wegzugehen. Und sie verhält sich so, als wäre sie durchaus bereit, mitzugehen. Mit ihm mitzugehen? Ja, sein nächster Auftrag ist in Mexico City und er hat 2 Flugtickets, hat er jedenfalls behauptet. Melinda sagte, dass sie mit ihm bis ans Ende der Welt ginge. Warum greifst du nicht ein, Vic? Für mich ist das ganz neu. Davon hatte ich noch nichts gehört. Hättest du aber! Inwieweit hast du dich bemüht, nach der Delisle-Affäre zu einer neuen Grundlage mit Melinda zu kommen? Ich hab es versucht, Horace. Ich hab's versucht. So viel ich weiß, wohnst du immer noch in deinem Teil des Hauses. Du bist jung, Vic, 36. Melinda ist noch jünger, nicht wahr? Was für eine Ehe soll denn das werden mit ihr? Eines Morgens wirst du aufwachen und sie ist weg. Also gut, Horace. Ich rede mal mit ihr über Mr. Cameron. Ich denke, mit Reden allein ist es nicht mehr getan. Warum bist du nur so verdammt distanziert? Deine ganze Haltung ist verkehrt, Vic. Falls sie jemals richtig war. Jetzt ist sie jedenfalls verkehrt. Es war, als hätte Horace mit dem Finger auf ein Feuer gezeigt, das unmittelbar zu seinen Füßen brannte. Ein Feuer, das er zu ignorieren beschlossen hatte. Am nächsten Samstag kommt Brian Ryder zu Besuch. Er bleibt über Nacht. Wir haben viel zu besprechen. Ich will Cameron am Samstag nicht hier haben. So? Und warum nicht? Weil ich mit Brian in meinem Zimmer reden möchte und nicht will, dass Musik zum Fenster hereindröhnt oder ähnliches. Aha. Und wohin sollen wir gehen? Das ist mir egal. Und was machst du, wenn ich ihn trotzdem mitbringe? Dann bitte ich ihn zu gehen. Ist das nicht ebenso sehr mein Haus wie deines? Also. Ich habe dir gesagt, ich werde ihn bitten zu gehen, wenn du ihn mitbringst. Und das wird er auch. Wenn du das tust, dann lasse ich mich scheiden. Du denkst, ich meine das nicht ernst, nicht wahr? Tue ich aber. Ich bin so weit, auf dein Unterhaltsangebot einzugehen. Erinnerst du dich noch? Durchaus. Also, bitte. Und woher der plötzliche Sinneswandel? Mr. Cameron? Ich finde ihn viel netter als dich. Es geht im Leben nicht nur darum, miteinander auszukommen. Aber es hilft. Also, gilt das Angebot noch? Was ich versprochen habe, halte ich auch. Brian Ryder kam am folgenden Samstag mit dem Zug in Wesley an. Er war ein angenehmer junger Mann mit der Energie eines Tarzans und dem entsprechenden Körper. Am Abend brachte Melinda Cameron zum Essen mit. Brian, ich darf Ihnen meine Frau Melinda vorstellen. Sehr erfreut, Mrs. Van Allen. Ich hätte Ihre Frau ja liebend gern zum Essen ausgeführt, aber sie wollte unbedingt zu Ihnen nach Hause. Und sie legten einen ziemlichen Auftritt hin. Cameron ging ständig in der Küche ein und aus, half Melinda beim Tischdecken und tat so, als ob er hier wohnte. Vic versuchte mit Brian über Dichtkunst zu reden, doch ihre Stimmen kamen gegen Cameron nicht an. Nach dem Essen kehrte etwas Ruhe ein. Melinda hat mir gesagt, sie und Brian hätten einiges zu besprechen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich fahre mit ihrer bezaubernden Frau zu einer kleinen Tanzveranstaltung im Barmaid. Das hört sich doch gut an. Dort gibt es bestimmt Fassbier. Ja, allerdings. Dann wünsche ich viel Vergnügen. Bis irgendwann dann. Brian musterte Melinda anerkennend. Von Kopf bis Fuß, als sie in hochhackigen Pumps und einer kurzen roten Jacke über dem Kleid aus dem Zimmer ging. Vic stürzte sich sofort in ein Gespräch mit Brian, damit dieser keine Möglichkeit hatte, ihm irgendwelche Fragen zu stellen. Aber er sah dem jungen Mann an, dass dieser in Gedanken zäh an den Fragen festhielt. Ihre Frau ist sehr attraktiv. Finden Sie? Sie ist eine höchst bemerkenswerte Frau, aber ich glaube, sie weiß nicht, was sie will. So? Ja. Das ist schade. Sie hat so viel Vitalität. Sie blieben auf bis Mitternacht und unterhielten sich über Bücher und Dichter. Dann fragte Brian höflich, ob Vic nicht schlafen gehen wolle. Vic, der wusste, dass sich Brian mit der Anthologie deutscher metaphysischer Dichter beschäftigen wollte, zog sich zurück. Als Melinda um 2 Uhr nach Hause kam, brannte in Brians Zimmer noch immer Licht. Kurz darauf hörte er Melindas fröhliches, beschwipstes Lachen. Worüber unterhalten die sich nur? Vic wusste, dass Brian Melinda attraktiv fand. Wie er sie angelächelt hatte, ließ darauf schließen, dass Melinda für ihn freiwillig war und er dementsprechend seinen Teil von ihr haben wollte. Vic wurde klar, dass seine Duldsamkeit gegenüber Cameron dazu beigetragen hatte, dass er bei Brian sein Ansehen verloren hatte. Am nächsten Tag reiste Brian wieder ab. Vic lieferte ihn um 22:30 beim Bahnhof ab, dann fuhr er Trixie zur Highland School, von wo aus sie mit ihrem Chor zu einem Gesangswettbewerb nach Bellinger gebracht wurde. Bis zum Beginn des Wettbewerbs war noch etwas Zeit und Vic wollte vorher noch einmal zu Hause vorbeischauen. Ob Melinda schon aufgestanden ist? Vielleicht hat sie sich mit Cameron verabredet, um heute die Scheidung einzureichen. Auf der Rückfahrt durch das Zentrum von Wesley hielt er Ausschau nach bekannten Gesichtern. Plötzlich sah er Cameron, der aus einem Zigarrenladen kam. Hallo? Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit? Ach, Tag auch, Mr. Van Allen. Nein, danke. Mein Wagen steht gleich da drüben. Falls Sie ein paar Minuten Zeit haben, steigen Sie rein. Wir unterhalten uns ein bisschen. Ja klar, warum nicht? Schöner Tag, wie? Ja, doch, es ist wundervoll. Was macht Ihr Arbeit? Ja, es ist prima. Wohin fahren wir eigentlich? Ich wollte eigentlich zu einer Aufführung von Trixies Chor, aber habe ich noch Zeit? Ich dachte, wir könnten mal zum Steinbruch fahren, von dem ich Ihnen erzählt habe. Es sind nur 2 Minuten von hier. Ja, haben Sie nicht gesagt, er sei aufgegeben worden? Ja, der Besitzer ist gestorben und es hat sich leider niemand anders gefunden, ehe die ganzen Maschinen verrostet sind. Aber ein geschäftstüchtiger Mann mit genügend Kapital, er könnte immer noch etwas draus machen. Der Stein ist jedenfalls sehr gut. Das Auto bog auf eine ungepflasterte Straße ab. Und von dieser dann, an einer bestimmten Stelle, die man erst sah, wenn man sie erreicht hatte, auf einen tiefgefurchten einspurigen Weg, der mit jungen Bäumen und Sträuchern so überwuchert war, dass man sie beim Durchfahren seitlich am Wagen entlangstreifen hörte. Nicht gerade ein Ort, an dem man jemand anderem frontal entgegenkommen möchte, was? So, da wären wir. Sie müssen aussteigen, um es richtig zu sehen. Vic hatte auf einem schmalen Streifen zwischen dem Waldsaum und dem Abgrund angehalten. Vor und unter ihnen erstreckte sich der Steinbruch. Eine eindrucksvolle Aushebung von ungefähr 400 Meter Länge und etwa halb so viel Tiefe. Mein lieber Mann, also das ist ja gewaltig. Ich hatte keine Ahnung, dass der Steinbruch so groß ist. Ganz unten lag ein kleiner See, links von ihnen, wo Steinbrocken die fast weiße Felswand hinab ins Wasser gerutscht waren. Ja, noch reichlich Stein übrig. Meinen Sie nicht? An dieser Stelle hatten Vic, Melinda und Trixie oft gepicknickt. Sehen Sie, das da unten ist außerdem ein guter Platz zum Schwimmen. Wissen Sie was? Ich wette, Mr. Ferris hätte diese Farbe des Steins für seinen Neubau gefallen. Vic hob einen abgebrochenen weißen Steinbrocken, etwa so groß wie sein Kopf, auf, um ihn näher zu betrachten. Er hat sich beschwert, weil der Stein, den wir besorgt haben, zu weiß ist. Dann holte er aus und schleuderte ihn auf Camerons Kopf, gerade als dieser sich wieder zu ihm umdrehte. Der Steinbrocken prallte von seiner Schädelkuppe ab, ließ ihn ein Stückchen zurücktaumeln, näher an den Rand heran. Er glotzte Vic an wie ein verstörter Stier und Vic, dem es vorkam, als bräuchte er dazu eine geschlagene Minute, hob einen zweiten Steinbrocken auf, lief damit ein paar Schritte und schleuderte ihn erneut auf Cameron. Cameron lag verdreht auf dem Rücken. Sein großes, eckiges Gesicht war blutüberströmt. Vic ging in aller Ruhe zu seinem Wagen und holte seine Schneekette raus. Dann eilte er den Pfad entlang, der zum Grund des Steinbruchs führte. Mit etwas Mühe zerrte er Camerons Leiche an den Rand des kleinen Sees, wobei er peinlich genau darauf achtete, sich nicht mit dessen Blut zu besudeln. Er lehnte zwei schwere Steine an Camerons Rippen und zog die beiden Enden der Kette darüber. Dann wälzte er den Körper ins Wasser. Zum Schluss ging er zu der Stelle zurück, wo Cameron gelegen hatte und versuchte, die Blutflecken mit Kalksteinstaub zu überdecken. Er ließ noch kurz seinen Blick über den Rand des Steinbruchs und den gesamten Waldsaum wandern. Es war niemand da. Hallo, Vic. Hallo, Charles. Sieht Trixie nicht wunderbar aus? Wo ist denn Ihre Tochter? Singt Janie nicht mit? Nein, sie hat Keuchhusten. Wir sollen ihr nachher Bericht erstatten. Hoffentlich hat sie Trixie nicht angesteckt. Oh, Trixie hat ihn schon gehabt. Habt ihr es mal mit Adamsons Hustensaft probiert? Schmeckt nach Himbeersaft. Gibt's in so einer altmodischen Flasche in dem Drugstore an der Church Street. Adamsons Hustensaft. Das merken wir uns. Nein, hier ist er leider auch nicht. Melinda telefonierte, als Vic mit Trixie nach Hause kam. Ja. Hören Sie, falls Sie von ihm hören, würden Sie ihn bitten, mich anzurufen? Danke. Ist Cameron weggelaufen? Wahrscheinlich muss er irgendetwas erledigen. Wahrscheinlich ist er vor dir weggelaufen. Von wegen. So etwas ist eine große Belastung für einen Mann. Ob Cameron damit fertig wird? Was denn für eine Belastung? Naja, was er zu tun versucht hat. Wahrscheinlich kneift er und hat eins seiner Tickets nach Mexiko benutzt. Da es dich offenbar so sehr interessiert. Er hat seinen Wagen unverschlossen in Wesley stehen lassen, mit offenem Fenster und Papieren und anderen Sachen auf dem Sitz. Sehr unwahrscheinlich, dass er nach Mexiko geflogen ist. Wie auch immer, ich bezweifle sehr, dass du ihn je wiedersehen wirst. Was hast du zu Tony gesagt? Ich habe Tony gar nicht gesehen. Du bist ihm nicht zufällig begegnet? Nein. Und weshalb bist du so fröhlich? Hast du ihn umgebracht? Hast du ihn auch umgebracht? Meine Lieben, Melinda, sei nicht albern. Toni hätte keine Angst, mich anzurufen. Toni würde es auch nicht vergessen. Daher weiß ich auch, dass ihm etwas passiert ist. Und das werde ich jedem sagen, und zwar jetzt gleich. Am nächsten Nachmittag gegen 5 kam ein düsterer Mann in Vicks Büro, der sich als Detektiv vom Star Investigations Büro New York vorstellte. Mein Name ist Pete Havermore. Vic hatte damit gerechnet, dass irgendwann jemand auftauchen würde, um ihm Fragen über Mr. Cameron zu stellen. Mr. Van Allen, ein Zeuge hat gesehen, wie Mr. Cameron am vergangenen Sonntag irgendwann zwischen 11 und 12 in Ihren Wagen eingestiegen ist. Ja, das stimmt. Ich habe Tony zufällig getroffen, als ich einen Was heißt Freund zufällig getroffen? Ich habe gesehen, wie er aus einem Tabakladen kam. Da habe ich angehalten und gefragt, ob ich ihn mitnehmen könnte. Er hat gesagt, er habe seinen Wagen da, aber er wolle mit mir reden. Also ist er eingestiegen. Und wo sind Sie hingefahren? Ein paar Mal um den Block. In südöstlicher Richtung, um genau zu sein. Wie lange? So etwa 15 Minuten. Worüber wollte Cameron denn mit Ihnen sprechen? Er wirkte ein bisschen nervös. So, als ob er sich unwohl fühlt. Er sprach darüber, dass er sich selbstständig machen und sich hier niederlassen wolle. Er hat sich nicht sehr eindeutig geäußert. Inwiefern wirkte er nervös? Ja, er wollte sich mit meiner Frau treffen, die das Scheidungsverfahren gegen mich einleiten wollte, um Mr. Cameron heiraten zu können. Ich nehme mal an, Sie haben ihn nicht gemocht. Nein. Sie hatten Zeit, ihm zwischen 11:15 und 12 irgendetwas anzutun. Ich bitte Sie, Cameron war doppelt so groß und doppelt so kräftig wie ich. Ich hätte gegen seinen Willen aber wirklich gar nichts, rein gar nichts ausrichten können. Irgendwie hat er aber den Eindruck gemacht, als hätte er Angst. Vielleicht vor dem, was er mit meiner Frau angefangen hat. Vielleicht ist er vor allem davongelaufen. Sie haben ihm nicht zufällig dazu geraten. Aber woher denn? Ich habe meine Frau noch nicht einmal erwähnt. Gut, Mr. Van Allen. Ich komme wieder. Jederzeit. Vic betrachtete seine Schnecken. Edgar und Hortense schmusten miteinander. Edgar beugte sich von einem kleinen Stein herunter, um Hortense auf den Mund zu küssen. Hortense schwankte leicht unter seinen Liebkosungen wie ein von Musik verzauberter langsamer Tänzer. Wie sie einander anbeteten und wie vollkommen sie zueinander passten. Die klebrigen Köcher wurden größer und berührten sich Rand auf Rand. Die Münder lösten sich voneinander. Die Schnecken verhielten sich jetzt vollkommen still. Edgar schoss seinen Liebespfeil ab. Dann, wie in noch tieferer Trance versunken, schoben sie ein wenig die Köpfe zurück und zogen die Tentakel ein. 5 Tage später brachte Hortense 24 Stunden damit zu, ihre Eier zu legen. Irgendwann reiste Havermall ab. Die ganze Stadt schien einen Seufzer der Erleichterung auszustoßen. Jedenfalls kam es Vic so vor. Die Leute schienen sich auf der Straße gegenseitig anzulächeln, als wollten sie sich beglückwünschen, durch ihre Solidarität wieder einmal einen verhassten Außenseiter beseitigt zu haben. Partys wurden gefeiert. Sogar Melinda hatte in letzter Zeit nichts Selbstgefälliges. Sie war sogar ein bisschen ruhiger und sanfter. Und sie war schon seit einer Woche nicht mehr bei Don Wilson gewesen. Wie geht es eigentlich Don Wilson? Warum fragst du? Weil ich in letzter Zeit gar nichts von ihm gehört habe. Irgendwann hast du ja wohl auch genug gehört. Er hat letztens scheußliche Sachen über dich gesagt. Das war nicht das erste Mal. Aber es hat mir nichts ausgemacht. Tja, viel erreicht hat er damit nicht, oder? Vic sah sie an, verwirrt. Obwohl er seine gelassene Miene beibehielt. Wolltest du denn nicht, dass er etwas erreicht? Ich wollte nur die Wahrheit wissen. Dawn hatte ein paar interessante Theorien. Aber es waren wohl nur Theorien. Er glaubte ihr nicht. Sie spielte irgendein Spiel. David gegen Goliath. Und der kleine David hat gewonnen. Vic. Wie wär's? Willst du heute Nacht nicht bei mir in meinem Zimmer schlafen? Er küsste sie auf die Wange. Gute Nacht, mein Schatz. Die nächste Überraschung kam von Horace. Der erzählte, Melinda sei bei Mary gewesen und dort sei sie zusammengebrochen und hätte gestanden, es tue ihr leid, je etwas gegen Vic gesagt zu haben. Sie habe sich lächerlich und als Ehefrau unmöglich benommen und sie frage sich, wie sie das je wieder gut machen könne. Mary hat mich sogar im Labor angerufen, um mir davon zu erzählen. Ach, wirklich? Ich habe zwar in letzter Zeit eine Veränderung bemerkt, doch Horace, ich hätte nie gedacht, dass sie mit einem Reuebekenntnis herauskommt. Noch dazu gegenüber Mary. Mary hat gesagt, sie hätte gar nicht netter sein können. Ich habe versucht, dich gestern Abend noch zu erreichen, aber du warst nicht da. Melinda und ich waren mit Trixie im Kino. Ach, ich glaube, es geht bergauf. Ach, ich bin ja so froh darüber. Mary geht es jetzt auch viel besser. Sie möchte so gerne euch beide mögen, Vic. Ich weiß. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Der Tisch erstrahlte hell, denn in der Mitte stand eine große rosa-weiße Torte mit kleinen rosafarbenen Kerzen. Meine Güte, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. In den letzten Jahren war nämlich sein Geburtstag ein paar Mal vergessen worden. Boah, sind das viele Kerzen. Wir fangen beim Ausblasen. Herzlichen Glückwunsch, Vic. Ich hoffe, die Pullover passen dir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ganz gerührt. Hier ist noch dein Hauptgeschenk, Liebling. Ein Geigerzähler. Vic war vor Entzücken sprachlos. Es war nicht seine Art. Komm, Trixie. Weil Melinda sich nicht ihrer Art entsprechend verhielt. Der Schulbus wartet nicht auf dich. Bis später, Daddy. Bis später. Vic versuchte, sich zu entspannen und nicht zu grübeln, denn er tastete in Gedanken nach Anhaltspunkten, nach Hinweisen. Er hoffte, mit seinem ziellos schweifenden Verstand unversehens auf den Grund zu stoßen, weshalb Melinda so brav war. Und was machen wir Schönes heute an deinem Tag? Eigentlich erwarte ich in der Druckerei eine Ladung Siebertinte. Ach, lass doch heute die Arbeit. Komm, lass uns ein Picknick machen. Ist es nicht ein bisschen kalt für ein Picknick? Ach was. Wie wär's, wenn wir zum Steinbruch fahren? Zum Steinbruch? Ja, so wie früher. Weißt du noch? Warum nicht? Die nächsten paar Sekunden überdachte er ihren Tonfall, versuchte dahinter zu kommen, ob sie wegen des Steinbruchs Verdacht geschöpft hatte. Dann hatte er seine ewige Kleingläubigkeit satt, die ihn zum permanenten Misstrauen veranlasste. Was ist denn? Nichts. Ich bin wohl einfach nur glücklich. Manchmal glaube ich, du bist dabei, deinen Verstand zu verlieren. Ist dir der Gedanke auch schon mal gekommen? Wahrscheinlich habe ich ihn schon vor Jahren verloren, aber das ist nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Der Wagen näherte sich der ungepflasterten Straße zum Steinbruch. Hier irgendwo geht der Weg ab, oder? Weißt du das denn nicht? Sie kamen auf dem vertrauten Flachstück vor der Aushebung heraus und hielten an. Vic sammelte reisig für ein Feuer, wobei ihn die Suche wie zufällig an den Rand des Steinbruchs führte. Am Felsen angelangt, warf er einen Blick zurück und sah, dass sie in den Steinbruch hinunterstarrte. Er beschloss, unter keinen Umständen hinunterzugehen, da er vermutete, es könnte noch Blutflecken geben und sie könnte sie bemerken. Was hat Toni wirklich zu dir gesagt, als du ihn damals im Wagen mitgenommen hast? Hab ich dir doch gesagt? Das glaube ich aber nicht. Hast du ihn nicht auf eine kleine Fahrt mitgenommen und dann irgendwo im Wald abgeladen? Du meine Güte, Melinda. Weißt du, Vic, ich glaube, du hast Charlie und Toni umgebracht. Warum gibst du es also nicht zu? Ich kann's verkraften. Und dann gehst du zur Polizei und sagst ihnen, ich habe ein Geständnis abgelegt. Du gibst es also zu? Nein, das tue ich nicht. Er blickte hinunter. Und jetzt sah er es dort im funkelnden Wasser. Es lag neben der Stufe, wo er Cameron hineingestoßen hatte. Da, wo man hätte erwarten können, dass die Leiche gegebenenfalls auftaucht. Und sie war aufgetaucht. Kaffee, Vic? Er versuchte angestrengt, Genaueres zu erkennen, beugte sie jedoch nicht vor, um nicht ihre Neugier zu wecken. Willst du einen Kaffee, Vic? Hä? Ja, Er hätte ohne weiteres vorschlagen können, sofort aufzubrechen, um das Radiokonzert nicht zu versäumen, das er nachmittags normalerweise hörte. Aber da er das als kleine Konzession an seine Ängste empfunden hätte, wartete er, bis Melinda ihren Kaffee getrunken und eine Zigarette geraucht hatte und selbst vorschlug, aufzubrechen. Zu Hause schaltete Vic das Radio an. Er hörte den pochenden Rhythmus des vierten Satzes von Schostakowitschs fünfter Symphonie. Er fand die Musik leicht beunruhigend, ließ aber das Radio an. Ach, Vicky, ich habe mein Schultertuch liegen lassen. Ich habe es unter einen Stein gelegt und muss es wohl vergessen haben. Soll ich es holen? Ach nein, nicht jetzt. Du hörst doch gerade dein Konzert. Vielleicht kannst du es ja morgen auf dem Hin- oder Rückweg zur Druckerei holen, wenn es dir nichts ausmacht. Oder ich hole es. Vic erinnerte sich an das mit einem Stein beschwerte Tuch. Dass er es beim Aufbruch vergessen hatte, zeigte wohl, wie durcheinander er war. Gut, Schatz. Ich bringe es mittags nach Hause. Ach, vielen Dank, Vic. Irgendwie mag ich dieses Tuch. Es war ein heller, sonniger Tag und Vic vergeudete keine Zeit damit, zuerst von oben auf die Leiche im Wasser hinunterzusehen. Er hatte eine Wäscheleine aus der Garage mitgenommen, die er dazu benutzen wollte, Camerons Leiche mit einem Stein zu beschweren. Auf dem Flachstück angekommen, näherte er sich langsam der Stelle, bis er an der Kante der Stufe stand. Es war eine Rolle Papier, eine wasserdurchtränkte und am Ende ausgefranste Papiermasse. Die Absurdität des Ganzen machte ihn fast zornig. Der Schmerz, der seinen Körper durchfuhr, machte ihm deutlich, wie angespannt er gewesen war. Cameron kann man nicht sehen. Aber was ist mit den Blutflecken? Offenbar hatten Regen und Wind eine Menge Kalkstaub und Steinsplitter über die Flecken verteilt. Mit dem Fuß schob er die Steine beiseite und konnte nun auch einen Fleck sehen, einen etwa 10 cm langen und 2,5 cm breiten Streifen. Aber der war mittlerweile stark verblasst, nicht wert, dass man sich darum Gedanken machte. Ich hätte mir den Weg herunter wirklich sparen können. Vorsichtig wischte er mit der Hand die Steine und Staub wieder über den Fleck. Hallo! Vic blickte steil nach oben und erspähte über dem Rand der Felswand Kopf und Schultern eines Mannes, den er sofort erkannte. Hallo! Don Wilson. Was machen Sie da? Vic war aufgestanden und ging äußerlich gelassen zum Pfad nach oben zurück. Hallo! Wilson bewegte sich am oberen Rand auf Vic zu und kam schlitternd und immer wieder haltsuchend sehr rasch auf ihn zu. Was haben Sie denn da gemacht? Einen Spaziergang. Melinda hat hier irgendwo ihr Schultertuch liegen lassen. Ich weiß, ich habe es gefunden. Wozu ist das Seil? Das habe ich gerade gefunden. Sieht praktisch neu aus. Wilson nickte und schaute sich um. Wie geht's denn so, Don? Was macht Ihre Frau? Dann sah Vic, wie Wilson den Blick senkte und zu erkennen versuchte, was Vic an dem Stein so interessiert hatte. Haben Sie sich das mal angeschaut? Das sieht nach Blutflecken aus. Das habe ich auch zuerst gedacht, aber ich glaube, es ist Rost. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Blutflecken sind. Er versuchte, die Blutspur auf den Steinen bis zum Wasser zurückzuverfolgen. Was wissen Sie über diese Flecken? Warum haben Sie versucht, sie zu verdecken? Was reden Sie da? Ich habe nicht versucht, sie zu verdecken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich muss in die Druckerei. Hören Sie weg. Ist das die Stelle, wo Sie Cameron umgebracht haben? Ich werde dafür sorgen, dass sich die Polizei das einmal ansieht, wissen Sie? Ich werde Sie auffordern, auch mal im Wasser nachzusehen. Na? Wie kommt man sich davor? Vic kam sich nackt und verletzlich vor. Er wusste nicht recht, was er tun sollte. Er würde wie gewohnt weitermachen, das war seine einzige Chance. Er dachte an Trixie. Die Counts würden sie bei sich aufnehmen, wenn ihm etwas zustoßen sollte. Er verdrängte den Gedanken. Das war Defätismus. Ohnehin würde Melinda sie bekommen. Das war ein viel schlimmerer Gedanke. Er hatte nicht damit gerechnet, Melinda zu Hause anzutreffen. Sie hatte telefoniert und schnell aufgelegt, als er ins Zimmer kam. Ich habe mit Don gesprochen. Ihr Gesicht zeigte eine Mischung aus Überraschung, Triumph und Entsetzen. Du hast mit Don gesprochen? Ha, Melinda, was würdest du eigentlich ohne dein Telefon tun? Hm? Er ging an ihr vorbei, wickelte sich das Telefonkabel um das Handgelenk und riss es aus der Steckdose. So, jetzt hast du keins mehr. Melinda duckte sich verstört mit offenem, an den Winkeln herabgezogenem Mund, wie bei einer Tragödienmaske. Medea, die Kinder misshandelnde, die Männer kastrierende. Endlich holte sie ihr Schicksal ein. Er lächelte. Was tat er da eigentlich? Vic, Was? Schatz! Was? Dann kommt ihr her! Er schlug sie seitlich gegen den Kopf. Dann kommt also! Und wer noch? Cameron und Charlie! Und all die anderen! Er schlug sie wieder. Sie kauerte auf allen Vieren auf den Boden. Dieser Schrei nach den anderen, ja? Ich kann's nicht mehr ertragen! Ich kann's nicht mehr ertragen! Steh auf! Als er draußen einen Wagen hörte, fiel bei ihm die letzte Schranke seines Zorns. Er stellte sich Don Wilsons finsteres Gesicht vor und übte so viel Druck auf ihren Hals aus, wie er konnte. Wütend, weil sie ihn wütend gemacht hatte. Ohne sie hätte er gewinnen können. Ohne sie und ohne das Telefon, das Joel und Larry und Ralph und Delisle und Cameron ins Haus gebracht hatte. Oh mein Gott. Melinda. Mr. Van Allen? Melinda! Sie sind festgenommen. Er hat sie umgebracht. Er sah Wilson mit einem Gefühl großer Gelassenheit und Freude und dachte an die Vielzahl der Menschen auf der Welt, die so waren wie er. Vielleicht die Hälfte der Menschheit war von seinem Schlag. Und er dachte, dass es gar nicht so schlecht sei, das hinter sich zu lassen. Hässliche Vögel ohne Flügel. Die Mittelmäßigen, die nur Mittelmaß hervorbrachten, dafür regelrecht kämpften und starben. Er lächelte Wilsons grimmiges, aufgebrachtes, verbiestertes Gesicht an, das der Widerschein des kleinen, langweiligen Geistes war. Und Vic verfluchte es. Und alles, wofür es stand. Stumm, mit einem Lächeln und mit allem, was von ihm übrig war, verfluchte er es. Mr. Van Allen, warum lächeln Sie? Tiefe Wasser von Patricia Highsmith aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Es sprachen Victor Van Allen, Rufus Beck, Melinda Van Allen, Irina Wanka, Horace Meller, Peter Grüger, Don Wilson, Peer Augustinski und als Erzähler Peter Fricke. In weiteren Rollen Paul Fasnacht, Till Fierit, Carolina Kerz, Michael Lucke, Andreas Laurenz Meyer, Doris Plenert, Philipp Schepmann und Daniel Werner. Technische Realisation Gertrud Melcher und Peter Hamacher. Musik Pierre Oser. Regieassistenz Claudia Katanek. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005.